Gnade sei mit euch. Heute möchte ich mir 12 Fragen anschauen, die ihr gestellt habt zum Thema Kindertaufe. Und diesen 12 Fragen, die ich hier auf diesen Zetteln aufgeschrieben habe, diesen 12 Fragen möchte ich mich stellen. Denn ich habe ja in der letzten Zeit 3 kleine Impulse hier hochgeladen zum Thema Kindertaufe. Warum ich als evangelisch-lutherischer Pastor der Überzeugung bin, dass es eine gute Sache ist, auch kleine Säuglinge zu taufen. Und ich wollte erst einmal Danke sagen. Danke dafür, dass es freundlich geblieben ist in den Kommentarspalten hier bei YouTube und auch zum großen Teil in Social Media, weil meine Erfahrung ist, das Thema Taufe ist einfach ein heißes Eisen, gerade wenn es um Kindertaufe geht. Und dann schlagen manchmal die Emotionen so hoch. Und dann ist so meine Erfahrung, dass man sich dann manchmal Dinge an den Kopf wirft und einen Umgangston pflegt, den man, ich sag's mal so, vielleicht als Christ nicht unbedingt pflegen sollte. Und da wollte ich einmal Danke sagen, dass es hier zum großen Teil höflich geblieben ist, weil ich habe gar kein Problem damit, wenn ihr kritische Rückfragen stellt, wenn ihr sagt, ich bin in der und der Frage einer anderen Meinung. Das ist für mich okay. Ich finde, das können wir auch stehen lassen. Wir können sagen, ich bin aus guten Gründen, aus den und den Gründen anderer Meinung. Das ist ja auch wichtig, aber ich finde, man sollte sich bei all Dingen nicht im Ton vergreifen und dafür, genau, sage ich einmal Danke. Und es gab viele Anmerkungen, viele Rückfragen und ich werde nicht auf alles eingehen, sonst wird es heute zu lange. Ich habe einmal 12 Fragen rausgesucht, wo ich denke, das interessiert vielleicht einige. Manche kamen auch häufiger vor, deswegen habe ich sie ausgewählt und wir gehen gleich einmal rein. Frage Nummer 1. Was ist, wenn mein Partner dagegen ist? Also folgendes Szenario. Das Szenario ist, ein Partner findet das mit der Kindertaufe, Säuglingstaufe eine richtig gute Sache und sagt, ich will mein neugeborenes Kind taufen lassen. Der andere Partner sagt, ich will das nicht. Was machen wir dann? Und die Dame, die diese Frage gestellt hat, hatte auch gleich schon mal einen Lösungsvorschlag, vielleicht mit Augenzwinkern mitgeliefert, nämlich vielleicht das Kind heimlich taufen lassen. Hat sie auch schon mal gehört, dass das Leute so machen? Dazu habe ich eine klare Meinung, dass das nicht die Lösung ist, sein Kind heimlich taufen zu lassen. Meine Idee wäre, dass das vermutlich auch nicht so gut für die Ehe ist. Ich bin jetzt kein Eheberater, aber meine Vermutung ist, dass es nicht so die beste Lösung ist. Und es ist auch rechtlich verboten. Denn es ist bei uns hier in Deutschland so, ein Mensch wird mit 14 Jahren religionsmündig. Und vorher entscheiden die Eltern. Und die Eltern entscheiden auch gemeinsam über die Taufe. Das heißt, ich als Pastor darf nur dann einen Menschen taufen, also der unter 14 ist, wenn beide Eltern sagen, ja, das wollen wir. Und so mache ich es meistens auch, wenn beim Taufgespräch beide Eltern da sind, dann ist es völlig klar. Aber es gibt auch manchmal den Fall, dass nur eine Person mit dem Kind da ist, meistens die Mutter, und sagt, ich möchte gern das Kind taufen lassen. Und dann frage ich, gibt es denn einen Vater, der eingetragen ist in der Geburtsurkunde, der erziehungsberechtigt ist? Und wenn sich dann rausstellt, ja, es gibt einen Partner, und dann muss ich immer gucken, dass dieser Partner auch einverstanden ist. Also wenn dieser Partner vielleicht gar nicht bei der Taufe da sein wird, weil warum auch immer, es gibt da verschiedenste Gründe, dann brauche ich eine schriftliche Einverständniserklärung. Sonst darf ich das nicht machen. Ich kenne tatsächlich einen Kollegen, der hat das mal gemacht, weil die Mutter sagte, ja, ich habe mit meinem Ex-Mann gesprochen, der findet das auch toll. Und dann stellte sich nach der Taufe heraus, der Ex-Mann fand das gar nicht toll und hat dann tatsächlich, und ich finde auch aus guten Gründen, richtig Zinnober gemacht und gesagt, so geht das hier nicht, weil er nicht gefragt wurde. Also, heimlich taufen, keine gute Idee. Was kann man machen? Idealerweise findet man natürlich in einer Ehe einen Weg, mit dem beide irgendwie mitgehen können. Aber es kann natürlich auch Fälle geben, wo das nicht der Fall ist, wo der Partner kategorisch sagt, nein, das will ich nicht mit der Kindertaufe. Dann wäre einfach mein grundsätzlicher Rat, so wie wir es oft lesen im Neuen Testament, dass man dann als Ehepartner in einer gewinnenden Haltung bleibt. Das ist ja ganz oft das, was Paulus den Christen mitgibt, zu sagen, hey, wenn euer Partner nicht glaubt, bleibt richtig gute Ehepartner und gewinnt damit den Partner. Also nicht dem anderen ständig auf die Nerven gehen mit bestimmten Themen, die einem wichtig sind, sondern gewinnend bleiben. Und natürlich beten. Und dem Kind von Jesus erzählen, von Jesus erzählen, von Jesus erzählen. Und dann will das Kind vielleicht selber, wenn es schon ein bisschen größer wird, auch sagen, hey, ich will auch getauft werden. Ich will auch zu diesem Jesus gehören. Und dann sind vielleicht auch nochmal die Karten neu gemischt in so einer Frage. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, auch wenn der vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist. Ich würde auch sagen, ein bisschen auch Augen auf bei der Partnerwahl. Also das ist auch eine Frage, die man stellen kann, bevor man jemanden heiratet, zu sagen, hey, wie wollen wir das eigentlich machen, wenn wir Kinder haben? Wollen wir die Kinder taufen lassen? Weil sich in der Frage der Kindertaufe mitunter auch andere theologische Themen verdichten. Also wenn Menschen ihre Kinder taufen, dann sagt das auch etwas darüber aus, wie sehr ich denke, dass es alles am Ende 100% Gnade Gottes ist und alles, was ich habe, ein Geschenk Gottes ist. Von daher finde ich es gut, zumindest mal über die Frage zu reden, wollen wir eigentlich unsere Kinder taufen zu lassen. So viel einmal zur Frage Nummer 1. Was ist, wenn mein Partner dagegen ist? Ich habe hier noch eine zweite mitgebracht. Die zweite, das ist mehr so ein Argument, was gegen die Kindertaufe spricht, nämlich so viele Getaufte leben ohne Jesus. Also, was ist das Argument dahinter? Das Argument ist zu sagen, Moment mal, es sind doch hier so viele Menschen, zumindest in Deutschland, noch getauft. Auch wenn sie gar nicht Mitglied mehr der Kirche sind. Sie wurden doch alle als kleine Kinder noch getauft. Heute ja nicht mehr, aber früher noch viel, viel mehr. Und viele von diesen Menschen, die leben doch gar nicht als Christen. Und die würden das sogar von sich sagen. Die würden vielleicht sagen, ich glaube gar nicht an Gott. Und ich will definitiv nicht als Christ leben. Also kann doch die Kindertaufe gar keine geistliche Neugeburt gebracht haben. Also Gott kann diesen Menschen doch gar nicht in der Taufe den Heiligen Geist geschenkt haben, weil offensichtlich leben diese Menschen ja ohne Heiligen Geist. Also Gott kann sie doch gar nicht zu Jüngern gemacht haben, wie wir gesehen haben, dass die Taufe es verspricht, ne? Matthäus 28, ne? Dass wir macht die Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Aber das kann ja bei diesen Kindern gar nicht der Fall gewesen sein, weil sie ja gar nicht als Jünger Jesu leben. Also ergo, im Schluss kann die Kindertaufe geistig eigentlich gar nichts bewirken, weil so viele Menschen, die getauft werden, ohne Jesus leben. Was kann man dazu sagen? Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass all das, was die Bibel über die Taufe sagt, tatsächlich stimmt, auch für die kleinen Kinder. Und dass Gott tatsächlich die kleinen Kinder ein neues Leben schenkt, wenn sie getauft werden, dass er ihnen all ihre Sünde vergibt, dass er ihnen den Heiligen Geist schenkt. All das stimmt, weil Gottes Wort es sagt und Gott ist kein Lügner und wenn Gott es in seinem Wort sagt, ich habe dazu ja wie gesagt ein Video gemacht, müsst ihr vielleicht nochmal sonst nachhören, Gott ist kein Lügner. Deswegen würde ich dabei bleiben. Ja, jedes Kind, das getauft wird, wurde neugeboren, hat ein neues Leben bekommen. Aber wie ist das jetzt mit den vielen Leuten, die sagen, ich habe mit dem Glauben nichts an den Hut, ich kann mit Jesus nichts anfangen? Man kann tatsächlich auch wieder vom Glauben abfallen. Der neue Mensch, der in der Taufe aufersteht, der kann verhungern. Und das sage ich tatsächlich auch immer den Eltern und Paten, wenn sie ein Kind taufen lassen, zu sagen, hey, heute wird ein neuer Mensch geboren und eure Aufgabe ist es, so wie ihr den körperlichen Menschen ernährt, wie ihr dem Kind Nahrung gebt, so müsst ihr dem Kind auch geistliche Nahrung geben, damit es leben kann. Weil unser Glaube aus dem Wort Gottes lebt. Also unser Glaube lebt daraus, dass Gott uns sein Wort zuspricht, seine Verheißung. Und das tut er auch in der Taufe. Also wir werden in der Taufe neu geboren, weil Gott sein Wort zu uns spricht und unser Glaube diesem Versprechen in der Taufe glaubt. Und dieses Sprechen Gottes, das muss weitergehen im Leben. Das muss uns das ganze Leben begleiten, damit unser Glaube sich an dieser Zusage Gottes festmachen kann. Und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, dass wir den getauften Kindern von Jesus erzählen. Und Jesus sagt das auch selbst. Ne? Er sagt in Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt. Das heißt, beides gehört zusammen. Und das ist auch unsere Aufgabe, wenn jemand getauft ist, dass er dann auch gelehrt wird und ihm erzählt wird von Jesus, damit der neue Mensch leben kann. Das machen ja leider viele nicht. Ja, das ist so. Und das ist ein Problem. Darüber will ich gar nicht jetzt irgendwie hinwegreden. Nee, das ist so. Dass viele Leute das nicht ernst nehmen und dann tatsächlich ihrem Kind nicht von Jesus erzählen. Klammer auf, all das kann man auch lernen und dafür gibt es auch Hilfestellung und wenn man damit überfordert ist, also da kann man auch viel tun, wenn ihr jetzt vielleicht als Eltern einschaltet und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also genau. Trotzdem würde ich sagen, es gibt einen alten geistlichen Grundsatz, der ist richtig, der heißt auf Latein ab usus non tollit usum. Das heißt zu Deutsch, der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Also, nur weil ich eine Sache missbrauchen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sie nicht auch richtig gebrauchen kann. Und so würde ich das auch sagen, ist das bei der Kindertaufe auch. Es gibt einen richtigen Gebrauch, ich soll die Kinder taufen und dann auch lehren. Und nur weil manche Menschen das nicht tun, hebt das nicht auf, wie es eigentlich richtig gebraucht werden soll. So viel einmal zu der Frage, so viele Getaufte leben ohne Jesus. Ja, das ist ein Problem, aber es ist am Ende kein Argument dagegen, seine Kinder nicht zu taufen. Nummer 3. Warum Menschen das Erlebnis der Taufe vorenthalten? Ein bisschen mag ich diese Frage. Und ich erzähle euch auch mal, warum ich die mag. Das habe ich auch mehrfach schon gehört, dass Leute sagen, Moment, wenn das mit der Taufe so eine große Sache ist, so ein großartiges Geschenk Gottes, dann ist das doch klasse, wenn ich das erleben darf. Und die Kinder, die irgendwie mit 3 Monaten getauft werden, die werden sich nie an ihre Taufe erinnern können. Die werden also nie dieses Erlebnis im Kopf haben und präsent haben. Also ist das nicht ein Argument dafür, die Kinder erst mit 18, also erst dann zu taufen, wenn sie sich auch erinnern können? Das weiß nicht, wann das so einsetzt, irgendwie vielleicht mit 6 Jahren. Also ich kann mich schon noch an Dinge erinnern, wo ich 6 war. Also vielleicht erst das dann machen. Ich will erst mal sagen, warum ich diese Frage, warum Menschen das Erlebnis der Taufe vorenthalten, warum ich diese Frage mag, weil hinter der Frage eine Wertschätzung der Taufe steckt. Das finde ich erstmal toll, dass jemand sagt, Taufe ist was Tolles. Und nicht nur, ja, es ist irgendwie ein Symbol und ein Gehorsamsschritt, den ich irgendwie auch gehen muss, aber erstmal die Taufe wertzuschätzen. Und trotzdem würde ich sagen, lasst uns weiterhin die Kinder taufen, weil, ich mache mir jetzt mal zum Beispiel mal einen Vergleich, weil es auch andere sehr wichtige Ereignisse im Leben gibt, die sehr wichtig für mich sind, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Der Klassiker dafür ist meine Geburt. Meine Geburt, die Tatsache, dass ich an dem und dem Tag, in dem und dem Jahr geboren bin, hat einen riesigen Einfluss auf mein Leben, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier. Trotzdem kann ich mich an diesen Tag nicht erinnern. Und trotzdem feiere ich auch jedes Jahr meinen Geburtstag, auch wenn ich mich an diesen Tag nicht erinnern kann. Das Entscheidende ist das meiner Geburt und nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Und ein bisschen würde ich sagen, ist es auch bei der Taufe so. Das Entscheidende bei der Taufe ist die Zusage, die Gott mir in der Taufe gemacht hat, in dem Wort mit dem Wasser. Das Entscheidende ist nicht das Erlebnis der Taufe, ist nicht mein Gefühl, was ich an dem Tag dazu hatte. Das kann eh so oder so sein. Also vielleicht, wenn ihr erst getauft wurdet, als ihr größer wart, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Tag zurück und ihr hattet ein ganz tolles Erlebnis da und ihr habt gemerkt, wow, ich fühlte mich wie ein neuer Mensch. Vielleicht fühlte man sich aber an dem Tag auch nicht wie ein neuer Mensch, weil das Entscheidende ist nicht, dass ich mich irgendwie jetzt wie ein neuer Mensch fühle oder nicht, sondern dass Gott mir in seinem Wort sagt mit der Taufe, dass ich ein neuer Mensch bin. Also, es geht weniger um das Erlebnis in der Taufe, sondern um das Geschenk, was Gott mir in der Taufe macht. Und weil Gott ein großes Geschenk macht, finde ich, sollte man Kindern Geschenke nicht vorenthalten und sagen, ja, dieses Geschenk, dass Gott dir alles gibt, ne? Sein Heil, ich habe das, wie gesagt, in einem anderen Video einmal ausgeführt, das sollten wir Kindern nicht vorenthalten, das große Geschenk. So viel einmal zu der Frage, warum Menschen das Erlebnis der Taufe vorenthalten. Wir gehen weiter mit diesen lustigen kleinen Karten hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mögt. Ich finde es irgendwie ganz witzig. Hab das mal woanders auf YouTube gesehen. So, Nummer 4. Jesus hat nicht getauft, sondern gesegnet. Das Argument geht in ungefähr so. Es gibt auch die Geschichte in der Bibel, ne? Matthäus, Markus, Lukas, wo die Kinder zu Jesus kommen und Jesus dann die Kinder segnet. Und dann sagt man, komm, wir wollen es ganz biblisch machen. Wir wollen es so machen, wie Jesus es auch gemacht hat. Der hat die Kinder gesegnet und nicht getauft. Also sollten wir es so machen wie Jesus. Jetzt habe ich allerdings ein bisschen Problem mit diesem Argument. Das Argument würde ja nur dann Sinn ergeben, wenn die Erwachsenen, die alle zu Jesus gekommen sind, von Jesus getauft worden wären. Wenn er Zachäus und Petrus und die syrophönizische Frau und alle, die kamen, wenn er die erstmal getauft hätte. Das hat Jesus aber nicht gemacht. Sondern wir lesen in der Bibel, dass Jesus gar keinen getauft hat. Da steht am Anfang von Johannes 4, ich glaube, Vers 2 ist es, dass Jesus selbst niemanden getauft hat. Das heißt, das Argument gilt gar nicht für die Frage, oh, Jesus hat Kinder nicht getauft, sondern gesegnet, weil Jesus gar keinen getauft hat. Man muss wissen, die Taufe, die christliche Taufe, die hat Jesus erst nach Ostern eingesetzt. Die hat er gegeben, für die Zeit der Kirche. Das heißt, das ist ein Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man sagt, Jesus hat die Kinder gesegnet und nicht getauft. Was Jesus in dieser Geschichte gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dieses interessanterweise, dieses Wort wehret ihnen nicht, dass man den Kindern nichts verwehren soll, das gleiche Verb wird in der alten Kirche benutzt, wenn es um das Thema geht, ob man Menschen die Taufe verwehren soll. Also da gibt es schon eine sprachliche Verbindung, dass wir den Kindern nichts verwehren sollen, was sie zu Jesus bringt. Und wir haben ja, wie gesagt, in einem anderen Video schon gesehen, dass die Taufe, das ist, Römer 6 zum Beispiel, was uns mit Jesus verbindet. Das ist quasi unsere Art, wie wir mit Jesus ganz nahe sind, so wie damals die Kinder in den Armen von Jesus laufen können. Das können wir heute nicht. Aber ich würde das so sagen, die Taufe ist wie eine Umarmung von Jesus. Dass wenn ich zweifle, wenn ich nicht weiß, ob ich eigentlich Christ bin, ob ich zu Jesus gehöre, dass ich weiß, in der Taufe hat mich Jesus in seine Arme genommen. So kann man das auch Kindern gut, finde ich, erklären, dass eine Taufe eine wunderbare Umarmung von Jesus ist. Also so würde ich sagen, Jesus hat nicht getauft, sondern gesegnet, ist kein Argument, weil es, wie gesagt, Äpfel mit Birnen vergleichen ist. Nummer 5. Warum ist die Frage, warum sollte die Taufe einmalig sein? Das war auch eine Diskussion, die, ich glaube, es war auf irgendeiner Social-Media-Plattform dann kam. Hey, zum Beispiel zu sagen, wenn du, vielleicht bist du ja als Kind getauft, aber dann kannst du dich ja trotzdem auch noch mal als Erwachsener taufen lassen, wenn du noch mal ein Bedürfnis danach hast, das vielleicht doch zu erleben. Oder jemand anders sagte, ist dann vielleicht mal eine zusätzliche Taufe, die ich hatte, doch ein bisschen Quatsch gewesen. Also wie ist das? Ist Taufe eine einmalige Sache? Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt dazu, ja, die Taufe ist eine einmalige Sache. Und das sagt Paulus im Epheserbrief, er sagt das im 3. Kapitel, er sagt, eine Taufe, ein Geist, ein Herr, eine Taufe, die es gibt. Und das ist tatsächlich auch das, was alle Christen zusammen bekennen. Es gibt ein altes christliches Glaubensbekenntnis, was, ich würde sagen, eigentlich jede irgendwie rechtgläubige christliche Tradition drinne hat und bekennt, nämlich das Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel. Das ist ein bisschen anders wie das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir oft sonntags so aus der Kirche vielleicht kennen. Das ist, ich sag mal, so ein bisschen die Extended-Version. Die ist ein bisschen ausführlicher, hat auch ein bisschen poetischeren Klang, auch noch ein paar andere inhaltliche Betonungen. Wie gesagt, wollen wir nicht ganz im Detail drauf eingehen, aber es gibt eine Formulierung zur Taufe in diesem alten Glaubensbekenntnis. Und diese Formulierung lautet, wir glauben an die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Das heißt, das, was alle Christen zum Thema Taufe bekennen, ist, dass sie Vergebung der Sünden bringt und dass es nur eine gibt, weil es, wie gesagt, auch in der Bibel steht. Und es gibt auch gute inhaltliche Gründe dafür, weil Gott gibt mir in der Taufe ein Versprechen. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich gehöre zu dir. Und wir wollen Gott nicht zu einem Lügner machen, sondern wenn Gott sein Versprechen gibt, dann gibt es auch. Und dann müssen wir es nicht noch mal machen. Deswegen ist die Taufe einmalig. Gott hat geredet und sein Wort gilt. Punkt. So viel zur Frage, warum sollte die Taufe einmalig sein? Wenn jemand vielleicht von euch gesagt hat, aber jetzt sich vielleicht doch hat noch mal vor ein paar Jahren noch mal neu taufen lassen und dich jetzt fragt, oh, habe ich jetzt mein Heil verspielt damit vielleicht, weil ich Gott zum Lügner gemacht habe, da würde ich sagen, ich würde es schon ernst nehmen und sagen, ja, ich habe da was gemacht, was nicht gut ist, weil ich Gottes Versprechen in meiner ersten Taufe nicht geglaubt hat, aber wie gesagt, Gottes Gnade ist größer auch als unsere Fehlentscheidung, die wir manchmal treffen im Leben. So viel zur Frage, warum sollte die Taufe, hier nochmal, warum sollte die Taufe einmalig sein? Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt überhaupt. Ich bin hier am Rumspielen mit dieser Kamera. Ich hoffe, das passt. Der nächste Einwand. Nummer 6. Aber Kinder können keine Buße tun. Und deswegen, weil Kinder keine Buße tun können, können wir sie auch nicht taufen. Weil ja ganz oft steht, dass wir Buße tun sollen in der Bibel. Und auch das Thema Buße tatsächlich, so ist es, mit Taufe verknüpft wird. Also ich denke zum Beispiel an die Predigt, die Petrus an Pfingsten hält, wo er sagt, an jeder von euch tue Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und diese Verheißung gilt für euch und eure Kinder und so weiter. Also Petrus sagt, tut Buße. Und nun ist es so, in dem Argument, das können ja kleine Säuglinge nicht tun. Die können ja nicht hingehen und sagen, ich muss mal alle meine Sünden bekennen, ich muss Buße tun, ich muss sagen, ich habe da und da gesündigt, da und da. Das ist ja illusorisch, dass das ein kleines Kind, das nicht mal sprechen kann, das tut. Ich möchte auch erstmal wieder was sagen, was ich in dieser Frage wertschätze. Aber Kinder können keine Buße tun, nämlich, dass das Thema Buße ernst genommen wird. Das ist was wir heute in christlichen Kreisen hier oft haben, dass die Leute Buße gar nicht ernst nehmen. Ich kenne auch viele, die sagen, bei uns in der Gemeinde wird nie über Buße gepredigt, dass man auch umkehren soll. Dass wenn wir uns verrannt haben, wenn wir auf Wegen unterwegs sind, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, dass wir sagen, okay, ich kehre um. Dass das gar nicht gepredigt wird. Und ich finde gut, wenn Leute diesen Einwand haben, erstmal, dass sie das Thema Buße ernst nehmen. Ne? Aber Kinder können keine Buße tun. Nur, jetzt würde ich gerne mal eine Grundfrage stellen. Und das ist eine entscheidende Frage. Nämlich, ist die Buße eigentlich etwas, was wir leisten müssen, bevor wir zu Jesus gehören? Also was ist eigentlich die Natur der Buße? Worum geht es da eigentlich? Ist es am Ende doch ein Werk, das ich tun muss? Jemand hat das sogar auf X, ne, Social Media, genauso formuliert. Er hat, das, ich lese das einmal, dieses Zitat vor, weil ich das sehr spannend fand. Ein Werk müssen alle auf jeden Fall tun, bevor sie getauft werden können. Sie müssen Buße tun. Und da würde ich tatsächlich freundlich, aber bestimmt sagen, nein, die Buße ist kein Werk, das wir tun müssen. Das verkennt den Charakter der Buße. Und das ist eine Grundgefahr, gerade bei Evangelikalen, dass die eine Liste von To-Dos ersetzt wird durch eine andere Liste von To-Dos. Dass ich zwar irgendwie klar habe, ich werde nicht durch Werke gerettet, und dann habe ich so eine Liste von Werken, durch die ich nicht gerettet werde, die und die gute Tat, die und die gute Tat, die und die gute Tat, muss ich alles nicht tun. Und dann setze ich an die Stelle eine andere Liste von Werken, nämlich ich muss glauben. Ich muss Buße tun. Ich muss meine Sünden bekennen. Ich muss Jesus als Herrn anrufen und so weiter. Und der Punkt ist ja, diese Dinge sind nicht alle gar nicht falsch, dass ich sie machen soll. Nur die Frage ist, fasse ich sie als Werk, als eine Tat, als eine Leistung, die ich erbringen muss, damit Gott mich dann annimmt? Und wenn ich es so drehe, dann wird es schief, dann wird es falsch. Dann bin ich genau in dem alten Muster drin, dass ich doch wieder aus Werken gerecht werde und nicht allein im Vertrauen oder nicht allein aus Gnade, nicht weil Jesus mich gerecht spricht. Und dann bin ich wieder eigentlich in der alten Falle drin. Aber, und ich finde, Paulus macht das zum Beispiel im Römerbrief ganz klar, es ist 100% Gnade. Es ist 100% die Gnade Gottes, dass wir gerettet werden. Und so ist es auch bei der Buße. Auch die Buße ist am Ende ein Geschenk, das Gott mir gibt. Dass Gott mein Herz so öffnet, dass ich umkehren kann. Ich kann von mir aus gar nicht umkehren zu Jesus. Ich kann das aus eigener Kraft nicht. Das ist ein Werk, das der Heilige Geist in mir tun muss. In mir tote Menschen muss der Heilige Geist das tun. Mein Beitrag dazu ist am Ende 0%. Ich tue, ne? Es ist 100% etwas, was Gott in mir tut, dass ich umkehren kann. Das ist, finde ich, wunderbar zum Ausdruck gebracht in einem kleinen Vers in den Klageliedern Jeremias, 5. Kapitel, Vers 21. Ich lese einmal die Schlachterübersetzung vor, da wird es ein bisschen deutlicher, worum es hier geht. Der Vers heißt, bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Und im Hebräischen ist das ein Wortspiel mit einem Verb, das zweimal auftaucht, schuf, umkehren. Man könnte es auch so übersetzen, kehre uns um, Herr, so werden wir umkehren. Oder wie die Schlachterübersetzung übersetzt, bringe uns zu dir zurück, o Herr. Also Gott muss uns erst zurückbringen, damit ich umkehren kann. Und die Idee dahinter ist selbst mein Umkehren, mein Richtungswechsel ist 100% ein Geschenk Gottes. Und weil es 100% ein Geschenk Gottes ist, kann ich es nicht an Voraussetzungen bei mir festmachen, dass ich erst irgendeine kognitive Leistung erbringen muss, um umkehren zu können. Zum Beispiel meine Sünden aufschreiben kann oder aussprechen kann. Oder ne, weil es 100% ein Geschenk Gottes ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott diese Umkehr in einem Herzen, um die geht es am Ende, auch einen ganz, ganz kleinen Menschen schenken kann. Vielleicht sogar einen Menschen schenken kann, der noch im Mutterleib ist. So viel zur Frage, aber Kinder können keine Buße tun. Ich finde, es ist ein wichtiger Einwand, sich damit auseinanderzusetzen, weil es da um was ganz Grundsätzliches geht, nämlich ist es am Ende doch wieder unser Heil eine Sache, die wir uns erarbeiten, nur eben mit einer anderen Liste, oder ist es wirklich 100% Gnade Gottes? So viel einmal Frage Nummer 6. Jetzt kommen wir Frage Nummer 7, auch eine schöne. Die heißt, ist eine gespielte Taufe gültig? Also, wenn es einen Fernsehfilm gibt Und dann wird eine Taufe inszeniert da und ne, mit Wasser, mit der ganz korrekten Taufformel aus der Bibel. Ist das jetzt eine gültige Taufe gewesen? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, eine kritische Anfrage, die man auch an dem Taufverständnis, was ich als lutherischer Pastor habe, haben kann, dass man sagt, ey, wenn das einfach so, wenn die Taufe selbst es bringt, dann ist es doch auch egal, ob alle nur am Ende nur geschauspielert haben, weil es geht doch um das Wort Gottes, das gesprochen wird. Und auch bei einer geschauspielerten Taufe, bei einem Filmdreh, ist es doch das gleiche Wort Gottes, was da ausgesprochen wird, wie bei jeder echten Taufe. Also warum sollte die nicht gültig sein? Klassisch würde man dazu sagen, dass wir Christen sagen, es braucht schon auch so etwas wie eine Intention bei der Taufe. Also ich muss auch schon, oder es soll schon die Intention da sein, dass hier auch wirklich eine Taufe stattfindet. Weshalb wir auch, oder ich auch sagen würde, wenn jetzt zum Beispiel Eltern zu mir kommen und sagen, ach, wir haben jetzt ein Problem. Gestern war unser zweijähriges Kind mit unserem halb Jahre alten Kind in der Badewanne und das zweijährige Kind hat, weil das so oft in der Kirche ist und die Taufe gesehen hat, hat unser halbjähriges Kind getauft. Ist das Kind jetzt getauft oder sollen wir es nochmal richtig taufen? So, und dann würde ich schon sagen, das kleine Kind in der Badewanne hat vielleicht mit 2 Jahren noch nicht ganz begriffen, was es da tut und die Intention gehabt. Am Ende würde ich sogar sagen, weiß ich gar nicht ganz genau, ob es eine gültige Taufe wäre. Da geht es bei uns auch in der Kirche, das finde ich immer eine wichtige Frage, eine Frage der Gewissheit. So, und wenn ich jetzt hier schon deutlich Zweifel hätte, weil, wie gesagt, keine Intention vorliegt, schon nicht mir sicher bin, ist es jetzt eine Taufe, würde ich dann tatsächlich in dem Fall das Kind taufen, auch in einem Gottesdienst bei mir. Das gibt es auch andere Fälle, wo man das zum Beispiel macht. Ich kenne das manchmal, wenn Menschen, zum Beispiel bei Russlanddeutschen fällt mir das ein, die kommen und sagen, ich habe gar keine Ahnung, ob ich eigentlich als kleines Kind getauft wurde. Meine Eltern haben mir das nie erzählt. Vielleicht ja, wir kamen aus einer christlichen Familie, aber wir haben da nie drüber geredet und ich habe auch keinerlei Urkunden, die irgendetwas darüber aussagen könnten. Und da gibt es auch keine Kirchenbücher in dem kleinen Dorf in Kasachstan, wo ich groß geworden bin. Was machen wir jetzt? Und in dem Moment würden wir tatsächlich auch eine Taufe feiern, weil wir dann einfach sagen, das Wichtige ist die Gewissheit. Die Gewissheit, dass ich zu Christus gehöre und dann würde man das machen. Bei anderen Sachen würde ich es vielleicht nicht machen. Also man macht es auch bei anderen Dingen, wenn Leute sagen zum Beispiel, ich wurde getauft als kleines Kind, aber bei den Anthroposophen. Und da würde ich immer sagen, die Anthroposophen nennen das auch Taufe, aber das ist vom Verständnis was ganz, ganz anderes als das, was Christen über die Taufe glauben. Und dann würde man tatsächlich auch jemanden taufen. Und ich würde nicht sagen neu taufen, sondern wirklich taufen, weil das andere zwar dem Namen nach was mit Taufe zu tun hat. Ja, aber in dieses Rabbit Hole verlieren wir uns nicht mehr, nicht jetzt ganz. Aber so viel zur Frage mal: Ist eine gespielte Taufe gültig? Nummer 8. Hier habe ich noch was Schönes. Das ist ein Argument, das in verschiedenen Variationen vorkommt. Aber ich präsentiere euch jetzt einmal die Struktur. Um die Struktur geht es mir. Und die Struktur lautet: Aber die Bibel sagt doch, XY rettet. Die Bibel sagt, XY rettet. Also zum Beispiel, es steht doch in Apostelgeschichte 2, Vers 21, dass man gerettet wird, wenn man den Namen Jesu anruft. Und wenn man also gerettet wird, wenn man den Namen Jesus anruft, dann wird man doch nicht gerettet, wenn man getauft wird, weil man doch allein gerettet wird, wenn man den Namen Jesus anruft. Oder anderes Beispiel, Römer 10, Vers 9, da steht doch, wenn man mit dem Munde bekennt und mit dem Herzen glaubt, dann wird man gerettet werden. Also da steht auch nichts von Taufe, wenn man zum Thema Rettung. Oder ein anderes Beispiel, der Verbrecher am Kreuz, der Schächer am Kreuz. Da sagt Jesus doch auch zu dem, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Da kommt Jesus jemand also in den Himmel, der vermutlich nie getauft wurde. Also, das ist dann jetzt immer der Schluss daraus, also rettet die Taufe nicht. Weil ich ja die und das Beispiel von Menschen erzählen kann oder von Versen nennen kann, wo über das Thema Rettung geredet wird und die Taufe gar nicht vorkommt. Und ich würde sagen, ich habe ein ganz grundsätzliches Problem mit dieser Struktur von Argumenten. Weil nämlich aus einem Kontext, der gar nicht von Taufe handelt, etwas deduziert wird, also etwas abgeleitet wird für die Taufe. Und dabei all die Verse ignoriert werden, die direkt von Taufe sprechen. Also zum Beispiel 1. Petrus 3,21 sagt direkt, die Taufe rettet. Das steht wortwörtlich in der Bibel. Das steht da. Oder Jesus sagt, Markus 16, 16, ne, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird gerettet werden. Also offensichtlich hat die Taufe was mit Rettung zu tun. Und dann sagen aber viele, naja, aber die und die Verse reden doch von Rettung, aber ohne Taufe, also kann die Taufe gar nicht retten. Und dann würde ich sagen, Moment, das ist doch eine schräge Art zu argumentieren. Also dann wäre die Bibel doch sehr, sehr missverständlich, oder? Warum gibt es denn diese ganzen missverständlichen Verse in der Bibel zum Thema Taufe, dass die Taufe so viel bringt und rettet und Vergebung der Sünden bringt? Die sind doch noch alle ein bisschen missverständlich formuliert. Ich finde es viel hilfreicher zu sagen, hey, lasst uns doch alle Aussagen der Bibel zusammenbringen. Und wenn die Bibel sagt, die Taufe rettet, dann lasst uns als Christen glauben, dass die Taufe rettet, weil die Bibel es sagt. Und dann gucken wir mal auf die anderen Stellen. Und da würde ich sagen, ja, die Taufe rettet und sie ist auch, so würden Christen es klassisch sagen, heilsnotwendig, aber sie ist nicht in einem strikten Sinne heilsnotwendig. Das haben Christen schon immer so gesagt, auch früher in der alten Kirche. Also ein Beispiel. Früher hatte man zum Beispiel im ein Jahr Taufunterricht. Da wurde man in der Osternacht getauft, eine alte christliche Tradition. Was ist, wenn jemand, ich sag mal, 2 Tage vor seinem Taufgottesdienst an Ostern stirbt? Ist er dann verloren? Nein, ist er nicht. Ne? Der Kirchenvater Augustinus hat das mal schön auf den Punkt gebracht und gesagt, nicht die Abwesenheit der Taufe verdammt, sondern die Verachtung der Taufe, die verdammt. Das finde ich eine ganz gute Haltung. Und ja, Gott kann auch anders retten und er rettet auch anders. Den Mann am Kreuz hat er gerettet, indem er sein Wort, indem Jesus sein Wort zu ihm gesprochen hat. Und so ist es auch heute. Gottes einer seiner Lieblingswege zu retten ist durch die Taufe und wir sollen es auch tun, weil Jesus es geboten hat. Aber Gott kann auch anders retten und er rettet vor allen Dingen, indem er sein Wort zu Menschen spricht und indem Menschen dieses Wort dann glauben. Und am Ende, vielleicht hilft das auch nochmal, sich das deutlich zu machen, ist genau das, was in der Taufe passiert. Am Ende rettet in der Taufe ja nicht ein magisches Wasser, sondern das Versprechen, das Gott gibt, das Wort, das er gibt. Das Wort, das mit dem Wasser verbunden ist. Und dieses Wort kann man mitunter auch ohne Wasser hören. Ein bisschen erinnert mich dieses Argument auch, wenn Leute sagen, als ob wenn Leute sagen würden, ich bin davon überzeugt, Haferflocken machen satt. Also kann Brot nicht satt machen. Ne? Also hier sehen wir den Mann am Kreuz, den Verbrecher am Kreuz, der gerettet wird ohne Taufe, also kann die Taufe nicht retten. Nee, so geht's nicht. Außerdem ist, mit dem Mann am Kreuz, da können wir noch mal ein eigenes Video zu machen. Belasse das jetzt mal hier. So viel zur Frage oder mein Problem mit diesem Argument, aber die Bibel sagt, XY rettet. Und wenn man versucht, von Bibeltexten, die nichts über Taufe zu sagen, was abzuleiten über die Taufe, ist immer ein bisschen schwierig. Nummer 9. Da hat jemand gesagt oder gefragt, was sagen eigentlich die Kirchenväter? Wie war das eigentlich mit den ersten Christen? Haben die eigentlich ihre Kinder getauft? Also jetzt in der Zeit, sage ich mal, nach der Bibel. Dann nennst du die nachapostolische Zeit, weil die Apostel dann nicht mehr da waren. Wie war das eigentlich da? Auch das ist ein Riesenfass. Ich würde trotzdem sagen, wir haben historische Zeugnisse, dass die überwiegende Praxis in der alten Kirche auch war, die kleinen Kinder zu taufen. Wenn ihr das mal vertiefen wollt in einem vielleicht ein bisschen anspruchsvolleren Buch, als zumindest anspruchsvoller als so ein YouTube-Video hier, ein Buch, ein inzwischen auch älteres Buch von Joachim Jeremias. Das Buch heißt Die Kindertaufe in den ersten 4 Jahrhunderten. Die Kindertaufe in den ersten 4 Jahrhunderten. Und das ist ein schönes Buch, weil es eigentlich gut aufzeigt, also was sagen die historischen Quellen, unter anderem von welche Sarkophage haben wir von sehr kleinen Menschen und den Inschriften und was sagen die ersten Kirchenväter? Und es gab auch, vielleicht mal einen kurzen Einschub hier. Es gab tatsächlich so eine Zeit, ein paar Jahrzehnte, wo tatsächlich die Kindertaufe weniger in der Praxis war. Vorher war sie in der Praxis und dann gab es eine Zeit, wo sie nicht so war. Einfach weil man, das ist das Interessante, ein so hohes Verständnis von der Taufe hatte, dass sie nämlich die Sünde abwäscht, dass man sagte, dann lasst uns das aufbewahren bis zum Ende des Lebens. Ne? Weil wenn die Taufe alle Sünden abwäscht, dann lasst uns am besten vielleicht erst auf dem Sterbebett taufen. So, also selbst der Kirchenvater Augustin, der hatte eine christliche Mutter, Monika, und die hat tatsächlich sich gesagt, mein Sohn ist noch jung, soll er noch sündigen? Ne, und hat ihn nicht getauft, damit er erst sozusagen, wenn er dann ein guter, alter, reifer Mensch ist, vielleicht erst auch kurz vorm Sterben getauft wird. Ist natürlich auch ein schräges Verständnis von Taufe und war auch schnell wieder dann außer Mode, sag ich mal. Das Interessante ist nur, dass selbst die Gründe in der alten Kirche, die gegen die Kindertaufe sprachen, die Taufwiedergeburtslehre voraussetzen. Also, ich sag's mal so, voraussetzen, dass die Taufe etwas tut. Denn sonst, wenn die Leute in der alten Kirche, die gesagt hätten, wir schieben die Kindertaufe auf, das nur für einen symbolischen Moment gehalten hätten, dann macht das ganze Argument keinen Sinn. Aber gerade weil sie der Taufe so viel zutrauen, haben sie aufgeschoben. Wir würden natürlich sagen, Moment, die Gnade, die in der Taufe zugesprochen wird, die gilt für das ganze Leben, nicht nur für die vergangenen Sünden, sondern auch für die, die wir noch tun werden. Und von daher, genau. Lasst uns die Taufe nicht aufschieben, aber wer das mal vertiefen möchte, ist ein tolles Thema. Ja, und auch ein schönes Buch, Joachim Jeremias. Die Kindertaufe in den ersten 4 Jahrhunderten. So, die Zettel werden etwas kleiner, etwas weniger, das Video wird etwas länger. Nummer 10. Was ist mit dem Argument, das habe ich auch öfter gelesen, Besprengung ist keine Taufe. Manche haben den Thumbnail gesehen bei YouTube und gesagt, ah, da gießt jemand Wasser in ein Taufbecken und er übergießt das Kind nur dreimal mit Wasser. Das kann keine echte Taufe sein. Ne? Bei wem das passiert ist, ich kenne auch Leute, die als Erwachsene getauft wurden, dreimal Wasser begossen wurden, wo andere dann gesagt haben, du bist nicht richtig getauft. Und allein schon das kann auch ein Grund sein, warum unsere Kindertaufen gar nicht gültig sind. Weil, und so lautet das Argument, dass man sagt, das griechische Wort, was hinter Taufen steht, Baptizein, also haben wir auch das Wort Baptisten her, zum Beispiel, das bedeutet untertauchen und nur untertauchen. Und ich fand das ganz amüsant. Jemand hat sehr engagiert sich auf meine Beiträge gemeldet in Social Media und gesagt, nein, taufen heißt in der Bibel untertauchen. Und hat dann einen Screenshot gepostet von einer Definition dieses Wortes, was Baptizein, Taufen, bedeutet. Und das erste Wort, was in dieser Definition stand, war nass machen. Und ich wollte jetzt nicht darauf hinweisen, aber jedem von uns ist, glaube ich, klar, dass nass machen nicht deckungsgleich ist mit untertauchen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man in die Bibel schaut, dass das Wort für Taufen ein gewisses Bedeutungsspektrum hat. Und deswegen haben die Christen eigentlich schon sehr früh entschieden, sich da nicht drauf zu versteifen, auf die genaue Form. Also es gibt eine der ersten christlichen Gemeindeordnungen, das ist die sogenannte Didache, sehr früh entstanden, relativ kurz nachdem das Neue Testament entstanden ist. Ist auch ganz spannend mal zu lesen, eigentlich, wie die ersten Christen so ihre Gemeinde organisiert haben. Macht das gerne mal. Ist natürlich nicht Gottes Wort, aber trotzdem erfahren wir, wie so in den ersten Jahrhunderten Christen gelebt haben. Und da steht schon drin, dass man das auch so machen kann. Ne, dass das eine gültige Taufe ist. Und das ist auch deshalb biblisch, weil wir auch in der Bibel schon sehen, dass das Wort für Taufen, dieses Baptizein, eine gewisse Bedeutungsspektrum hat. Ich mache das mal nur an einem Beispiel, man könnte da mehrere nennen, aber nur mal an einem Beispiel fest, nämlich an einem Vers, den ihr wahrscheinlich nie im Kindergottesdienst auswendig gelernt habt, nämlich einem Vers aus dem dritten Buch Mose aus dem 14. Kapitel. Ich lese den Vers euch einmal vor. Und er soll den lebendigen Vogel nehmen, zusammen mit dem Zedernholz, dem Kermesin und dem Isop, und sie in das Blut des Vogels tauchen, der über dem fließenden Wasser geschlachtet wurde. Also es geht hier um Reinigung. Es ist jetzt nicht ganz vielleicht unser Lebensthema von den meisten von euch, dass ihr mit so. Aber die Idee ist, es wird ein Vogel geschlachtet und dann werden Gegenstände in das Blut des Vogels getaucht. Und das Wort, das hier für Tauchen vorkommt, ist das Wort Baptizein, Taufen. Also zumindest muss man dazu auch sagen, das Alte Testament, dritte Buch Mose, ist in Hebräisch geschrieben, aber es gab eine griechische Übersetzung. Und das ist die sogenannte Septuaginta. Und das ist immer ganz interessant, weil in der Septuaginta, in dieser Übersetzung, mussten ja die Juden griechische Worte dann benutzen. Und dann ist ja die Frage, welche Worte benutzen sie dann? Und da haben sie halt dieses Wort für Taufen benutzt. Und nun versucht euch mal bildlich vorzustellen, ein Vogel wird geschlachtet und man versucht etwas in das Blut des Vogels zu tauchen. Und den meisten von uns wird klar, in etwas Vogelblut kann kein Mensch komplett untertauchen und auftauchen. sondern das ist mehr eine Besprengung, mehr einen Kontakt mit der Flüssigkeit. Daran sieht man schon, es hat ein gewisses Spektrum. Ich bin übrigens gar nicht gegen Untertauchen. Also wenn du jetzt 18 Jahre alt bist beispielsweise und sagst, in 2 Monaten möchte ich mich taufen lassen, weil ich Jesus kennengelernt habe und das ist wunderbar, Halleluja, wenn das so ist. Und ihr habt entschieden, du mit deinem Pastor, ihr macht das so, dass ihr dich ganz Körper untertaucht, ist eine super Sache. Selbst jemand wie Martin Luther als Reformator war dafür, weil er sagte, das hat eine tolle das macht was Tolles deutlich, nämlich dass wir mitsterben mit Christus und mit Christus wieder auferstehen. Und das kommt wunderbar zum Ausdruck, wenn jemand untergetaucht wird in Wasser und wieder auftaucht. Selbst unser altes Taufbecken bei mir in der Kirche, das hat noch so ein großes Wasservolumen. Ich könnte da ein 3 Wochen altes Kind problemlos ganz untertauchen und wieder auftauchen. Also an sich bin ich gar nicht dagegen. Wogegen jemand wie Luther dann allerdings schon war und ich auch, ist, dass dann Leute kamen und sagten, ja, aber dann gilt nur diese Form. Dann gilt nur so. Und daher kommt meine Zurückhaltung. Wenn Leute dann nämlich anfangen und sagen, ja, aber dann war das nur eine richtige Taufe. Ich hatte tatsächlich mal einen Fall hier in der Gemeinde, wo jemand im Konfirmandenunterricht war, der auch aus dem baptistischen Hintergrund kam, der sagte, und der noch nicht getauft war, ich habe ja manchmal hier Konfirmanden, die noch nicht getauft sind, und der sagte, ich würde gern anders getauft werden als die anderen Konfirmanden, nämlich ganz körperunter. Und habe ich überlegt, auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich damit ja gar kein Problem, aber wenn das damit zum Ausdruck bringt, indirekt, die Taufen der anderen Konfirmanden sind nicht richtig gewesen und es braucht eigentlich noch was extra, dann wird es problematisch. Weil ich dann nämlich die Gewissheit der anderen in Frage stelle, dass das eine richtige Taufe war. Das heißt, an sich ist Untertauchen gar kein Problem, aber wenn der Kontext die Frage mit sich bringt, braucht es das, damit es eine richtige Taufe wird, dann würde ich sagen, nein, lass uns das nicht machen. Das ist auch so, wenn Leute andere Sachen mitbringen, also wenn jemand sagt, oh, ich war jetzt in Israel und habe Jordanwasser mitgebracht und ich würde gerne, dass mein Kind mit Jordanwasser getauft wird oder so. Wie gesagt, an sich habe ich da gar kein Problem mit, weil es nicht auf die Qualität des Wassers ankommt. Aber wenn jemand sagt, dadurch wird die Taufe so ein bisschen heiliger, dadurch kommt ein bisschen mehr Segen irgendwie in das Leben, dann würde ich sagen, lass uns das nicht machen. Weil wir dann am Ende auf Wasserqualität vertrauen, weil wir auf Formen vertrauen. Und das ist nicht das, was die Taufe zu Taufe macht. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Was die Taufe zu Taufe macht, ist das Wort Gottes, das bei dem Wasser ist. Und der Glaube, der diesem Wort Gottes vertraut. So sagt das Luther mal im Kleinen Katechismus. Eine wunderbare Formulierung. Es kommt nicht auf die Form an, nicht auf die Qualität des Wassers. Es kommt auf das Wort Gottes an in der Taufe. Von daher, soweit einmal zum Thema Besprengung ist keine Taufe. Okay, Nummer 11. Wir gehen langsam auf die Zielgerade. Nummer 11 heißt Kinder, aber Kinder haben noch nicht gesündigt. Also, wenn in der Taufe, so geht das Argument ungefähr, die Sünde abgewaschen wird, und das brauchen wir ja, Kinder brauchen das doch noch gar nicht. Also die sind doch so unschuldig. Die liegen da so süß da und gucken freundlich in die Welt. Klammer auf, das ist nicht immer nur ganz so verklärt, rosarot. Ist auch komplizierter, Klammer zu. Aber wenn Kinder ja noch nichts gemacht haben, nichts falsch gemacht haben, dann brauchen sie doch auch keine Taufe. Sie haben ja noch nicht gesündigt. Und jetzt ist wieder ein Punkt, wo wir an was Größerem dran sind, was viel größer ist als das Thema Taufe. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Sünde? Und das Interessante, wenn wir in die Bibel schauen, ist, dass Sünde viel mehr ist als Taten. Und das heißt, wenn wir von unserer Sünde umkehren, kehren wir nicht nur von unseren Gedanken, Worten und Werken um, von unserem, was durch den Kopf geht, durch unsere Worte aus dem Mund und von unseren Taten, nicht nur davon kehren wir um, sondern dass wir Sünder sind. Das eigentliche Problem in der Bibel ist, dass wir Sünder sind und erst sekundär dann, dass wir sündigen. Oder anders gesagt, weil wir Sünder sind, sündigen wir. Es ist nicht nur so, dass wir dadurch zu Sündern werden, dass wir sündigen. Jesus sagt das mal so ähnlich in Markus 7. Er sagt, aus dem menschlichen Herzen kommt alles. Ne, die bösen Gedanken und all die Laster, all die schlimmen Dinge, die das Leben von anderen Menschen kaputt machen, all das kommt am Ende aus dem menschlichen Herzen. Und deswegen taufen wie auch kleine Kinder, weil jeder Mensch als Sünder auf die Welt kommt. David betet das im Psalm, in Sünde bin ich empfangen. Jeder Mensch kommt als Sünder auf die Welt. Und das ist so, auch die süße, also viele von uns, die einander schlimme Dinge antun, waren mal ganz kleine süße Kinder. Aber in jedem von uns steckt das Potenzial zur Sünde, weil wir als Sünder auf die Welt kommen. Es ist nicht nur so, dass wir irgendwie alle heilige Leute wären von Geburt aus und nur durch schlechte Umweltfaktoren und schlechte Erziehung und gesellschaftliche Faktoren irgendwie auch böse werden, sag ich mal. Klammer, in Anführungsstrichen böse. Nee, es ist auch so, dass das Potenzial schon in uns drin liegt. Und ich finde, das ist auch eine seelsorglich wichtige Perspektive, weil es hilft, dass wir nicht nur so einen moralistischen Fokus darauf haben, bei Sünde immer auf konkrete Einzeltaten nur zu gucken, sondern es viel grundsätzlicher anzugucken, zu sagen, ich bin Sünder. Nicht nur moralisierend auf Einzeltaten. Und ich bin ganz grundsätzlich ein Sünder und die Gnade Gottes ist auch ganz grundsätzlich, ein neuer Mensch steht in der Taufe auf. Und es brauchen auch die ganz Kleinsten, die auf die Welt kommen. So viel zu dem Einwand, aber Kinder haben doch noch gar nicht gesündigt. Und jetzt sind wir so gut wie fertig. Eine zwölfte und letzte gibt's noch. Und die lautet, und wenn ich glaube, ohne getauft zu sein, was dann? Wenn ich glaube, aber gar nicht getauft bin. Hat jemand, glaube ich, irgendwo mal runtergeschrieben unter einem der Videos. Ich interpretiere das mal so, dass derjenige sagt, ich habe Jesus für mich entdeckt, ich glaube an den, ich vertraue ihm, dass er mein Herr und Heiland ist, das ist so wunderbar, aber ich bin gar nicht getauft, was denn jetzt? Dann würde ich erstmal sagen, erstmal Halleluja, ist ja wunderbar, dass du oder sie zum Glauben an Jesus gefunden hast. Ist doch eine tolle Sache, das kann man erstmal einfach nur feiern und freuen. Und dann würde ich sagen, Jesus hat uns geboten, dass wir getauft werden soll. Ne? Er hat gesagt, Matthäus 28, das ist sein Taufbefehl, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie. Und wenn Jesus dann Herr und Heiland ist und er sagt, werde getauft, dann würde ich sagen, entspreche gerne dem Gebot von Jesus. Aber es ist nicht nur ein Gebot von Jesus, sondern auch eine Verheißung. Und deswegen würde ich dir Mut machen zu sagen, geh zum Pastor in deiner Gemeinde und sag, ich habe zu Jesus gefunden als meinem Herrn und nun möchte ich auch getauft werden. Weil die Taufe nochmal ein Geschenk ist, das Gott dir gibt. Und das hat ganz viel mit dem Thema Gewissheit zu tun. Dass du, wenn du jetzt gerade vielleicht neu im Glauben bist und Jesus entdeckt hast, am Anfang noch ein richtiges Glaubenshoch hast und es aber auch in deinem Glaubensleben Zeiten geben wird, die herausfordernd sind, die schwer sind, wo du zweifelst, wo du kämpfst. Und dann ist es gut, wenn du zweifelst, wenn du dich an Dingen festmachen kannst. Und Martin Luther hat das beispielsweise immer so gemacht, dass wenn er starke Anfechtung hat, gibt es so die Geschichte, dass er sich immer oder eingeritzt hat in seinen Tisch, ich bin getauft, diese Worte. Warum? Weil du in der Taufe mehr hast als nur dich und deinen Glauben. Sondern da ist etwas Objektives passiert an dir, wo du immer sagen kannst, Gott, es gab doch diesen Tag in meinem Leben. Da hast du mir versprochen, dass du mein Gott bist. Und jetzt gerade erlebe ich dich nicht. Jetzt bist du gerade so weit weg. Aber du hast mir doch zugesagt an diesem Tag, du bist mein Gott. Du hast gesagt zu mir, weil ich mit Jesus verbunden bin, du bist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und an diesem Versprechen, an dieser Verheißung klammere ich mich fest. Deswegen ist die Taufe auch etwas, woran ich mich festklammern kann, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und deswegen wäre das zu dieser letzten Frage. Und wenn ich glaube, ohne getauft zu sein, meine Einladung zu sagen, hey, sprich deinen Pastor an und frag ihn, können wir nicht eine Taufe ausmachen? Und dann feiern wir ein großes Fest. So viel mal heute in diesem Video zu euren oder ausgewählt 12 Fragen. Ist ein bisschen was zusammengekommen zum Thema Taufe. Auch dieses Video war so ein bisschen ein Experiment. Ich weiß gar nicht, ob ihr das eigentlich mögt. Ich sehe auch so ein bisschen immer an den Klickzahlen, dass meistens doch die Leute hier, die einschalten, die Predigten gut finden. Die anderen Formate vielleicht noch nicht so, gerade die Reihe zur Taufe. Ein bisschen möchte ich hier gerne auch Sachen machen, die mir Freude machen. Das hebt auch so meine Motivation, diese Videos zu machen. Aber schreibt gerne mal rein, ob euch das eigentlich so gefällt in dieser Form oder ob ihr noch mal andere Anregungen habt, wo ihr sagt, hey, vielleicht macht diese Form gerne noch mal zu der Frage oder macht noch mal was ganz anderes. Ich bin auch immer mal offen und für neue Ideen und freue mich, dass ihr mit gedacht habt, hier mit dabei wart, und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.